Also wir kommen aus dem Eichsfeld und als Gruppe von der östlichen Seite vom Eichsfeld. Und das Besondere ist, glaube ich, dass es ein sehr schöner Landstrich ist, Natur. Und wir sind alle selber nicht mehr hier im Eichsfeld wohnhaft, also durch Studium, Beruf etc. kommen wir immer wieder gerne hier zurück ins Eichsfeld, weil das ein Landstrich ist, der sehr offen ist von den Menschen, sehr freundlich. Und gerade auch durch dieses Grenzgebiet ist es ein sehr großer Zusammenhalt, auch gerade unter den Jugendlichen. Also dass überall, wo man hinkommt, das ist ein sehr schönes Phänomen. Überall in Deutschland gibt es Gruppierungen von Leuten aus dem Eichsfeld. Also man findet sich immer, es gibt Stammtische, es gibt Wohnungen von Eichsfeldern. Also es ist ein sehr gemeinschaftliches Gefüge hier. Und wenn man einmal hier geboren ist, kommt man hier auch nicht weg. Also man hat immer einen Bezug dazu. Und es ist, ja, also eine Heimat. Also es ist wirklich ein Heimatlandstrich geblieben. Ja, also ich sehe das ähnlich. Also ich bin auch von weiter weg immer hierher gekommen zur Arbeit, aber auch wirklich fast jedes Wochenende, weil einmal, man hat in der Woche über auch die Stammtische überall, selbst in Berlin gibt es einen Eichsfeld-Stammtisch, wo man mit 10, 12 Leuten sitzen und am Wochenende halt wirklich immer wieder hierher. Also es hat sich da so organisiert, alle Leute sind am Wochenende hier und man macht was zusammen. Das findet irgendwie immer zentral hier statt. Also es ist wirklich sehr eng verbunden, das ganze Eichsfeld mit den Bewohnern. Also schöne Sache hier.